Sisters ist Ihr Geheimtipp für feine, individuell gefertigte Schmuckwaren. Ein in Deutschland ausgebildeter Goldschmiedemeister garantiert für hervorragende Qualität bei der Anfertigung von Edelstein-Halsketten und Ringen in Ihrem individuellen Stil. Das Juweliergeschäft ist seit Jahren an Tampas feinster Adresse. Jetzt an Tampas Hauptstraße 3071 Del Mabry Highway in Tampa im eigenen Gebäude. Lassen Sie Ihre alten Schmuckwaren umarbeiten. Geben Sie Altgold, Platin und Diamanten in Zahlung. Lassen Sie sich bezaubern von der Vielfalt und Top-Qualität, die Sie bei King Jewelers immer finden. Für sich selbst und für Ihre Liebsten sollten Sie stets zuerst bei King Jewelers vorbeischauen. Rufen Sie Gabriel oder Susan jederzeit auf Deutsch an 813-354-5588. For fabulous one-of-a-kind jewelry creations by a German-trained jeweler and goldsmith, please visit King Jewelers at 3071 South Del Mabry Highway. Call them at 813-354-5588. Their opening hours are 10 to 6 p.m., Mondays through Saturdays. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181. Oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerikawoche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerikawoche. Amerikawoche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerikawoche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche, AmerikaWoche.com, or call them at 516-771-3181, your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und unsere Sendung heißt heute Ein Nachmittag mit Bariton Robert Overman. Ich lernte den jovialen und energiegeladenen Opernsänger Robert Overman an der Opera Tampa kennen, als er gerade mit 45 zum ersten Mal Vater geworden war und als solcher, wie er feststellte, auch zum ersten Mal seit diesem persönlichen Erlebnis als Vater werdender den Vater in La Traviata sang. Wer aber war dieser Robert, der so ausgezeichnet Deutsch sprach? Begeistert erzählte er mir von einer Musikschule in North Carolina, die sein neues Leben bestimmte. Inzwischen, 21 Jahre später, ist Overman weiterhin Mitglied der American Choral Directors Association und der National Association der Gesangslehrer. Er bleibt als Sänger und Dozent aktiv. Er ist kürzlich aus der Musikfakultät Bereich Stimme der School of Arts der University of North Carolina ausgeschieden. Overman ist nationaler Gewinner sowohl der Gesangswettbewerbe der National Opera Association in Washington D.C. als auch der Metropolitan Opera in New York City. Robert hat eine 25-jährige professionelle Gesangskarriere hinter sich. 15 dieser Jahre lebte und sang er Hauptrollen in Opernhäusern und Konzertsälen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und ganz Europa sowie in den USA. Zuletzt war er in der Titelrolle von Rigoletto der Piedmont Opera sowie mit den Symphonien von Greensboro und Winston-Salem und der Choral Society of Greensboro als Solist zu hören. Er hat auch als Gastsolist in Kirchen und Kathedralen in ganz Europa sowie in der Duke University Kirche und der National Cathedral in Washington D.C. gesungen. Robert hat Kirchen in Winston-Salem, North Carolina, Climax, North Carolina und Greensboro, North Carolina als Musikdirektor gedient, bevor er nach dem Starmount Presbyterian School berufen wurde. Robert und seine Frau Rhonda sind Alumni des Starmount Presbyterian Church Choirs, also des Chores dort. Rhonda hat als Sopranistin im Chor und als Direktorin des Kinderchors gedient und auch Handglocken gespielt, Handbell, sagt man im Englischen. Bob und Rhonda, die durch ihr Studium in Wien erst nach 15 Jahren in die USA zurückkehrten, also sie begann dort auch ein Studium in Wien, um die Geburt der ältesten beiden Töchter, Jennifer, die jetzt 21 ist, und Mary, 19, hier in ihrer Heimat Winston-Salem zu erleben. Sein Starmount-gemischter Erwachsenenchor legt den Schwerpunkt auf Gesangsqualität und inspirierende Musik, begleitet von einer Vielzahl von Instrumenten, darunter Orgel, Klavier und Orchester. Wie gesagt, schon bei unserem Gespräch war er davon sehr, sehr begeistert und für ihn war das Zentrum seines Lebens. Das Vatersein dagegen sehr, da gibt es einen schönen deutschen Spruch. Die Vaterrolle war dem Bariton auch 2015 wieder beschert, als er die Hauptrolle in Verdis Rigoletto sang. Grund genug für den Interviewer eines Online-Opernforums, denn nach der emotionalen und stimmlichen Anforderung an den leider selten in einer Opernproduktion zu erlebenden und umso mehr als Lehrer und Leiter für den Chor seiner presbyterischen Schule und Gemeinde, deren Musikdirektor er ist, im Einsatz zu sein. Overman beschreibt die Vater-Tochter-Beziehung in dieser Verdi-Oper, nämlich in Rigoletto. Vielleicht schwanken meine eigenen Vater-Tochter-Beziehungen, aber ich bin nicht der Meinung, dass er, Rigoletto, seiner Tochter gegenüber nicht warmherzig und lieb ist. Sicherlich gibt es eine gewisse Rauheit in seinen Interaktionen, also den mit der Tochter, aber dies rührt von seiner Besessenheit her, sie versteckt und vor der Welt geschützt zu halten, was er als an sich böse ansieht, nämlich die Welt, also die Welt, die er ansieht. In gewisser Weise macht er die Welt, Schicksal oder Karma, für den Tod seiner Frau verantwortlich und ist entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Gilda aus dem Weg zu räumen, also aus in Sicherheit eben zu bringen. Leider kann er den schwerwiegenden Fehler in diesem Plan erst erkennen, wenn es zu spät ist. Aber als Vater ist er liebevoll, freundlich und sanft. Er hätte gerne sein eigenes Leben gegeben, um seine Tochter zu retten. Soweit zu Rigoletto und zur stimmlichen Anforderung dieser Hauptrolle, in diesem Fall in der Piedmont-Produktion von Verdis Oper Rigoletto, die er 2015 gesungen hat, sagt Overmann: Nun, es ist die schwierigste Rolle, die ich je gesungen habe. Viel härter, viel schwieriger als Nabucco, Trovatore, Luna, Forza und so weiter. Er singt die gesamte Oper meist mit einer extrem hohen Testitura und langen Schlangen, diese eine unglaubliche Atemkontrolle zu fordern. Rigoletto zu spielen ist doppelt schwierig, weil auf der Bühne alles erforderlich ist. Viel Bewegung und Animation, also Bewegung auch des Gesichts natürlich, aber dennoch die Stimme frisch und der Atem leise und ruhig zu halten. Meistens liegt die Schwierigkeit in der immensen Menge an Musik, die immer wieder kommt. Die Rolle ist unerbittlich und brutal, aber oh, was für eine Belohnung, wenn sie in der Lage sind, den Herausforderungen zu meistern. In einem Interview hat er dies gesagt, und zwar war das ein Interview, der hieß Luis Gazzola für operalively.com. Zu der Opernaufführung der Piedmont Opera schrieb Gazzola: Bob Overmann ist 62 Jahre alt und nach einer beeindruckenden Karriere in Deutschland und anderswo von der Bühne hatte sich zurückgezogen. Er unterrichtet Gesang an einer örtlichen Universität und tritt seltener als Sänger auf. Er bevorzugt ein ruhiges Leben mit seiner süßen Frau und zwei Töchtern. Wunderbar für ihn, aber wir Opernliebhaber bedauern, dass er so selten auftritt. Der Mann hat eine unglaubliche, langlebige Stimme und bleibt ein ebenso guter Verdi-Bariton wie seine besten und jüngeren Kollegen. Bob nahm diesen ikonischen Charakter, seinen Favoriten, die Gravitas, großartigem Schauspiel und einer sicheren Stimme mit gesundem Vibrato und navigierte problemlos auf makellose Weise durch den gesamten Bereich der Rolle. Ich glaube nicht, sagt Gazzola, dass seine Leistung im Vergleich zu so ziemlich jedem anderen Interpreten der Rolle zu wünschen übrig lässt. Zum Beispiel hat sein Rigoletto wieder besser gefallen als der ebenfalls, oder dem Gazzolo jedenfalls, dem Kritiker, besser gefallen als Selko Lucic an der Met. Und zwar kein Zweifel hatte er daran, dass Bob besser war. Noch bevor der Sänger Cheryl Millnes die Rolle des Masterclass-Lehrers an der Opera Tampa für viele Jahre übernehmen sollte, verband Overton bereits eine gute Freundschaft mit ihm. Diese Querverbindung also zur Opera Tampa war noch vor Millnes, aber die Freundschaft mit Millnes eben auch schon sehr lange. Ich hatte, sagt Overman, eine enge persönliche Beziehung zu Cheryl Millnes. Er sang bei meiner Hochzeit und blieb oft bei mir in meinem Haus in Europa zu Gast. Also muss ich sagen, dass seine Aufnahme von Rigoletto mein Favorit ist. Ich liebe die Intensität, mit der er singt. Für die Schönheit des Klangs ist es sehr schwer, die Aufnahme von Robert Merrill und Anna Moffo zu schlagen. Also weist er Opern und vor allem auch Verdi-Fans ebenfalls auf diese Aufnahmen hin. Da die Sarasota Opera unter dessen Maestro Darenzi alle Verdi-Opern aufgeführt hat und dieses Jahr Online-Aufführungen anbietet, möchten wir Opernfans zunächst zu den Live-Aufführungen etwas sagen, beziehungsweise ihnen sagen, dass sie sie auf der Webseite finden können, denn im April finden also auch zwei Originalaufführungen statt, die man sonst eigentlich immer im Januar, Februar findet. Und dann gibt es auch in der Opera Tampa, wo ich Overmann kennenlernte, eine Freilichtbühne am Wasser, am Hillsborough Fluss. Und dort können Sie also auch im April, am 18., glaube ich, auch eine Oper erleben. Und Da geht es um Butterfly in diesem Falle. Und an der Sarasota-Oper, wie gesagt, das Frühlingsfest, zwei Opern von Purcell und ich glaube auch Verdi noch. Und online können Sie sie ebenfalls erleben, die zwei Opern, die bereits schon begonnen hatten. Sarasota-Opera.org, Tampa-Opera.org und natürlich St.Pete-Opera.org bieten alle Live- und auch Streaming-Opern an. In dem Falle der St. Pete Opera ist es ein Freilichtdach außerhalb einer Brauerei in St. Petersburg. Immer mal nachschauen, wo man etwas erleben kann. Opernfans kommen in Westflorida groß auf ihre Kosten. Ich darf Sie jetzt einladen zu unserem Interview mit Rupert Overman. Und ich möchte Ihnen sagen, dass er uns sehr viel Spaß gemacht hat, als wir mit ihm uns unterhalten konnten. Und natürlich geht es auf seine Biografie. Auf die weisen wir später hin. Die können Sie auch schon im Blog vorab lesen, wenn Sie möchten. Am Mikrofon Susanne Nielsen und jetzt unser Gespräch mit Robert oder Bob Overman. Robert, darf ich Robert sagen? Das hilft mir weiter. Und Sie haben gesagt, Sie waren in Bonn lange? Ich war 7 Jahre in Bonn als Wohnung. Ich bin Freischaffen und bin überall gegangen. Aber ich war auch 2 Jahre fest in Bonn. Also als Giancarlo da Monaco Chef in Bonn. War. Ich würde mich nicht wundern, denn ich weiß, kennen Sie Stephen Kimbrough? Wissen Sie, wer das ist? Ein älterer lyrischer Tenor war er. Und er war lange in Bonn engagiert. Nein, aber er war zu einer Zeit, wo ich groß wurde, war er in Bonn und hat bei uns im Haus gewohnt. Also wir haben öfters mal Musik näher gehabt, als wir dachten. Also die Bonner Oper ist aber dafür bekannt, dass sie also in die merkwürdigsten Kostüme steckt, das weiß ich. War das für Oper auch so? Für Sie? Deutschland ist dafür bekannt, dass es avantgardistische Aufführungen hat, nicht so traditionell. Ja, ich hab beide Erfahrungen gehabt. Ich habe meistens, würde ich sagen, da ich italienischer Bariton bin und die machen viel mehr, von meiner Erfahrung, die machen viel mehr Avantgarde mit deutschen Produktionen und mit italienischer Oper. Das ist, wo ich gesungen habe, ist mehr traditionell gewesen, Gott sei Dank. Ja. Aber für einen Sänger ist es sehr undankbar, verrückte Dinge zu machen. In einem Plastikanzug zu singen. Klassisch zu singen und gleichzeitig von einem so einen zu schwingen. Ja, also ich habe mal Hoffmanns Erzählungen gesehen und das war also mit einer Tafel mit Kreide und mit einem langen Regenmantel und es war also dann... Hoffmann ist immer wild. Ja, aber dann eben das Bühnenbild auch. Und man ist es nicht mehr gewöhnt, wenn man hier in Amerika ist, weil doch sehr vieles traditionell aufgeführt wird, dann zurückzukommen und zu denken, ich mache besser die Augen zu, denn der Gesang ist das, weswegen ich gekommen bin. Ich habe persönlich erfahren, viele Produktionen, wo es funktioniert, außer dem Pilot zum Beispiel, zu nehmen und etwas zu machen, was wirklich zu der Geschichte war, geblieben ist, aber trotzdem etwas nouveau. Ja. Was mich stört, ist, wenn ein Sänger oder die Musik überhaupt keine Chance hat, wegen dieser... Der Inszenierung, die ganze drumherum. Genau. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Forza del Destino in Karlsruhe gemacht, wo nicht nur das Konzept, sondern auch das Bühnenbild sehr surrealistisch war. Und es war so eine schräge, auf einem Balkon, eine niedrige Plattform und ich musste hin und her gehen und gleichzeitig singen und ich konnte nicht konzentrieren, weil ich ständig Angst hatte, dass ich vom Balkon falle. Ja, und das war so 6-7 Meter hoch. Oh Gott. Aber Sie haben es geschafft. Und sicher auch. Ich bin noch beim Leben. Aber ich war wirklich ein Catherine Hepburn bei dieser Produktion. Ich habe protestiert. Ich bin niemals wieder hingegangen und die sind wahrscheinlich genauso glücklich wie ich. Jetzt wollen wir aber zurückgehen zu etwas Traditionellem, was Sie nämlich hier jetzt hier auf der Bühne machen. Aber ich habe, wie war denn Bonn für Sie? War das Zeit, zu der Zeit, wo Sie in Bonn waren, war das noch Hauptstadt? Ja, das war Hauptstadt. Bonn war noch Hauptstadt. Und als Giancarlo de Monaco, der auch selbst sehr kontroversial war, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe sehr viel Theater gemacht, sehr viel Oper im besten Sinn. Und dann kommt seine Nachfolge, und ich meine das nicht politisch, ich meine das nur ernst, aus meiner Meinung, sehr viel ist versprochen, sehr wenig ist passiert, was gesprochen wurde. Mhm. Und es hat sehr viele gute Künstler sehr wehgetan. Weil ich zum Beispiel hatte, nicht schriftlich leider, ich hatte Versprechungen von all möglichen Rollen. Dieses und jenes. Mhm. Und dann kam der Zeit, wo wir anfangen sollten. Und die sagen, es tut mir leid, wir haben nicht so viel Geld. Mhm. Wir müssen ihr Gage so reduzieren. 45% reduzieren. Oh. Und das ist, nachdem es zu spät für mich war, was anders zu machen. Mm. Und ich fand das war schlimm, ja. Ja, das war sehr schlimm. So, Bonn für mich war ein Traumstadt für 5 Jahre. Die letzten 2 Jahre waren nicht so traumhaft. Na, aber fahren Sie immer mal wieder nach Deutschland oder ist Nein, dann noch wenig. Ich war 15 Jahre in Europa. Österreich, Deutschland und Frankreich. Und ich bin ein älterer erstes Mal Vater geworden vor 13 Wochen. Uiuiui, gratulieren wir natürlich. Dankeschön. Aus meiner Frau schwanger. Singt das Kind schon Arien? Nein. Nein. Okay. Aber als meine Frau schwanger geworden ist, hat sie etwas Probleme gehabt. Gott sei Dank ist alles in Ordnung, aber sie hat Probleme gehabt. Ich war in Nizza und habe versucht, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber mein Herz war die ganze Zeit in den USA mit meiner Frau und ich habe gesagt, ja gut, ich bin jetzt 45 geworden, ich muss nicht mehr so wie früher arbeiten, ich kann auch Unterricht in den USA geben und ein etwas normales Leben haben. Mhm. Und deshalb bin ich dankbar, dass Tampa Bay zum Beispiel existiert, damit ich noch die Möglichkeit habe, ab und zu hier in den USA zu singen. Aber ich hab Deutschland wirklich geliebt. Ja. Aber ich bin 15 Jahre dort und jetzt ist es Zeit, wieder in meine Heimat zu sein. Und ja. Das Baby ist hier und dann ist Baby man... Baby ist hier, ist alles ist perfekt. Ja. Und jetzt sind Sie Vater geworden und jetzt können Sie natürlich die Vaterrolle hier in La Traviata viel besser spielen, ja, oder? Das stimmt. Das ist das erste Mal, wo ich eine Vaterrolle gesungen habe, seitdem ich Vater geworden bin. Aha. Und ist es dann anders? Fühlt man sich anders? Ich glaube, ich habe das Gefühl schon früher gehabt, aber es ist schon anders. Mhm. Man hat ein Gefühl, wenn man selbst ein Kind hat, das ist wie nichts sonst. Nein. Also, ich muss mich entschuldigen. Nein, um Gottes Willen. Das ist noch sehr gut und wir freuen uns, dass Sie hier sind und mit uns sprechen, denn Marion hat uns das besorgt sozusagen. Sie guckt immer rum in den Gruppen, ob jemand auch für uns im deutschen Radio auch sprechen kann. Früher habe ich gut Deutsch gesprochen, jetzt kann ich ein paar Worte noch. Ich bin immer der Meinung, solange man den Konjunktiv noch aussprechen kann, ist man noch sehr gut. Ich kann noch verstehen und lesen. Sprechen ist eine andere Sache. Aber singen mussten Sie auch doch immer mal, nicht Deutsch? Ich habe sehr wenig in Deutsch. Tatsächlich, also mehr Italienisch. Mehr Italienisch, ja. Ist das nah an Ihrer Familie? Ist Ihre Familie aus Italien ursprünglich? Nein? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich, wir haben zwei Linien und von Overmann, ja. mein Vaters Seite. Mhm. Und eine ist aus Deutschland, eine ist aus Holland. Aus Holland. Und irgendwie. Es hört sich auch holländischer an, der Name Overmann. Also ja. Haben Sie zu Hause Deutsch gelernt dann von irgendjemandem? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja, und meine Frau, die damals meine Freundin war, wir sind zusammen nach Deutschland gegangen. Sie hat Deutsch studiert, aber sie war sehr schüchtern. Mhm. Und ich war gezwungen, alles zu machen, als wir angekommen sind. Für vielleicht 6 Monate. Aha. Dann, da sie schon Deutsch studiert hat und war in die Schule Mozarteum zu ihr Diplom, hat sie mich sehr übertragen. Mhm. Also Musik und was hat sie? Sie hat Deutsch studiert? Nein, sie hat Stimme. Ja. Sie war Voice Major. Ja, Stimme war ihre ihr Hauptfach. Genau, ja. Musik. Und, aber musste natürlich alles auf Deutsch machen. Haben Sie schon mal auf der Bühne zusammen gestanden inzwischen? Ein paar Mal schon. Ja. Ein paar Mal schon. Mit den Domingos haben wir La Rondine gemacht. Mhm. Und sie hat eine etwas kleinere Rolle gesungen. Ich habe Rambaldo. Marta Domingo war die Regisseurin. Ja. Meine Güte. Schön. Das ist schon lang her. Ja, man sagt hier so leicht Direktor. Das ist ja auch ein deutsches Wort, aber es passt nicht dahin. Ja. Wenn wir den ganzen Tag heute sprechen würden, dann morgen konnte ich wieder. Ja, ich sage den Leuten immer ein Bier bitte, noch ein Bier bitte. Und dann geht das viel leichter. Ich muss Ihnen das Mikrofon ganz entziehen, weil Sie so eine schöne tragende Stimme haben. Wir hören, also Sie proben da drüben und wir hören das also bis hier rüber in den Raum. Also es ist schon toll. Und Marion hat gerade gesagt, es ist fantastisch, wenn ein Sänger einen ganzen Saal mit 2500 Menschen füllen kann. Das heißt, die Stimme, die Ausbildung haben Sie sicher auch gemacht. Wann entdeckt man, dass man Opernsänger werden möchte? Oh, das ist unterschiedlich. Ich bin... Eigentlich ist es bei mir passiert, als ich in die Universität gegangen bin. Kamen Sie aus einer musikalischen Familie? Ja, aber Amateur, nichts Profi. Und ich dachte, als ich 18 war, wollte ich Musical studieren und bin zu einer Schule für Musik gegangen. Und die haben keine besondere Fach für Musical, sondern für Oper. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, okay, das ist nicht so weit. Ich kann viel von Oper lernen, aber ich hatte kein Interesse. Und dann natürlich, wie alle anderen, die Oper lieben, habe ich ein bisschen gehört, das ist schön, das gefällt mir. Ja. Das muss ich weiter studieren, das muss ich mehr lernen. Ja. Und dann natürlich, man hat Möglichkeiten, ein paar... Wettbewerbungen mitzumachen und dann, wenn man sowas gewinnt, dann es geht weiter. Ja. Und, und so ist es weitergegangen. So, im Kurzen, das war Notfall. Das war Zufall. Und auch Notfall. Schön die Worte, die Deutschen. So, und was bringt die Zukunft für Sie, außer der Vaterrolle? Haben Sie große Pläne nach La Traviata? Ich habe andere Produktionen, aber meistens bin ich Direktor von einer Akademie in North Carolina, eine Musikakademie. Und das wollte ich in Winston-Salem, North Carolina. Ja. Und das wollte ich seitdem ich Kind war, das wollte ich machen, als Lehrer. Haben Sie die Schule selber ins Leben gerufen oder haben Sie sie übernommen? Nein, ich habe das gegründet, aber unter... ein Schirm von einer großen Kirche. Das ist eine Kirche mit so 5000 Mitgliedschaft. Wow. Und die haben gesagt, wir wollen da unsere Schulen so viel weniger mit Musik besonders, weil wir haben Etat dafür nicht. Nein. Und, also der Staat hat ihn nicht. Und diese. Ja, ich würde nur sagen, das ist für uns... es gibt zwei Gründe. Zuerst, wir wollen etwas für Winston-Salem und diese Umgebung tun, was in die Schule nicht mehr so möglich war. Mhm. Und zweitens, wir glauben, dass, ob die Leute in der Schule sind oder nicht, es gibt viele ältere Leute, sogenannten Senior Citizens, die keine Möglichkeit haben mehr, Klavier zu studieren oder Stimme oder Flöte oder irgendein Instrument. Und die haben jetzt Zeit, die haben jetzt Geld und die haben nur nicht das Möglichkeit. Und wir versuchen, diese Öffnung zu füllen. Toll, ja. Und da ist auch das Baby in North Carolina. Da ist auch das Baby. Sehr schön. Ja. Ich war da auch mal länger, allerdings am Wasser in Greenville und Goldsboro. Ach so. Ja, ja. Ja, schön. Also dann wünschen wir Ihnen viel Glück mit diesem großen Unterfangen, denn ich nehme an, dass es also auch sehr viel Zeit aufbringen muss, nicht? Wenn ja, Sie so etwas leiten. Das ist klar. Und jetzt, die letzten Monate, musste meine Stimme auf den Hintergrund gestellt werden. Ja. Und das ist auch schwierig, weil ich habe zum Beispiel diese Dubois, Seven Last Words of Christ und Brahms Requiem in der Woche von Ostern gesungen. Ja. Und dann sofort hierher gekommen bin. Und es ist schwer, wenn man von Direktor, Lehrer plötzlich auf Sänger wieder geht. Ja, dann muss man umschalten können. Ja, genau. Ja, und jetzt wieder zurück zum Vater, da muss man dann die anderen schreien lassen. Ah, das ist mein Vergnügen eigentlich. Oder Kinderlieder lernen, nicht? Kinderlieder lernen, ja. Ja, das muss man. Ja, ja. Herzlichen Dank und viel Glück mit der Oper dieses Wochenende. Wir freuen uns. Dankeschön. Es war schön, wieder Deutsch sprechen zu können. Prima. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Bob Overman, Robert Overman, Bariton seines Zeichens, bedanken für unser nettes Gespräch und Ihnen sagen, dass er weiterhin sehr, sehr im Einsatz ist für Musik, für Chor. Und von der Stimme her wünschen wir uns natürlich, dass wir ihn öfters nochmal auf der Bühne erleben würden. Wir wissen natürlich, dass er eine ganz super Stimme hat und zusammen aufgetreten ist mit den Weltbesten. Und das haben Sie ja schon. Sie haben gehört, dass er mit den Domingos aufgetreten ist, beziehungsweise auch für sie. Und wir können also uns glücklich schätzen, dass wir diesen Opernsänger in Amerika haben. Und vielleicht begegnen Sie ihm mal auf der Bühne oder von dem Chor aus und in seiner Gemeinde. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine ganz tolle Sonntagsstimmung wünscht, einen ganz tollen Wochenanfang, eine ganz tolle Woche, bis wir uns am nächsten Sonntag mit einer neuen Sendung wiederhören. Tschüss, ciao, seien Sie nett zueinander, bye bye, wünscht Ihnen Susanne Nielsen und an der Technik wie immer unser Produzent Bill Davidson. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von Susanne Nielsen. Nomadland. Frances McDormand sollte zunächst eine ganz andere Figur in diesem Film über Nomaden des 21. Jahrhunderts spielen. Dann jedoch finden wir sie als eine ewig Suchende, die uns mit sich nimmt auf die Reise derer, deren Leben ohne Wurzeln ist und bleibt. Mehrfach will man sie festhalten, sesshaft machen, neidet ihr die selbst erzwungene und dann doch gewählte Freiheit, die mit Einsamkeit einhergeht, aber immer wieder von einem eisernen Willen bewegt wird. Ihr Weg führt dann durch ein Land der bildschönen Sonnenuntergänge, die im krassen Gegensatz zu der Melancholie seiner Protagonisten steht. Wir begleiten sie zur Arbeit in Fabriken oder auf Campingplätzen, sehen ihr als hausloses Leben in ihrem weißen Kombi, den sie sich bewohnbar macht und an dem sie festhält, und in ihrer jeweils kurzen Rast bei Menschen, die ihr Zuneigung geben, bei denen es ihr aber schnell zu eng wird. Ein Film zum Nachsinnen über die Poesie des Lebens. The Father ist ein Film der sehr leisen Töne, fast wie ein Theaterstück, auch von Regisseur Florian Zeller, der Franzose ist, des nun entstandenen Filmes, auf wenige Szenerien beschränkt, die mit ganz wenigen sehnsuchtsvollen Blicken nach draußen, wo ein kleiner Junge mit einer Plastiktüte Ball spielt, auch da ein einsamer kleiner Mensch in sein Spiel vertieft, eine immer eingeschränktere Welt darstellt. Es geht nicht um eine Chronologie, denn sobald wir das Thema, nämlich Alzheimers, wissen, ist der Weg für alle vorgezeichnet. Es gibt kein Zurück und der Weg nach vorne endet tragisch für alle. Die Filme, die sich bisher mit dem Thema Demenz bzw. Alzheimers befasst haben, sind mit ihrem Auge auf die Umwelt des Patienten gerichtet. Aber hier sehen wir von Inneren des Menschen im Stadium des immer weiteren Vergessens und dem Versuch, dem Leben, dem Seinigen, mit allen materiellen Errungenschaften und einem Geist, an dessen Wachheit er sich noch gut erinnern kann, noch eine Existenz zu schaffen. Vor und zurück schafft der Regisseur uns ein Bild der Begegnungen des Vaters, ein weiteres Glanzstück von Anthony Hopkins gespielt, mit seinem Lieben, der Tochter bereits von zwei Schauspielerinnen, Olivia Colman und Olivia Williams, dargestellt und im Rückblick sehr gut platziert, Anfang wie Ende, dazu zwei Männer, Rufus Sewell und Mark Gatiss, ebenfalls in ihrer Rolle als Verantwortliche, hart oder verständnisvoll, Sohn oder Pfleger, parallel zu den weiblichen Figuren, Tochter oder Krankenschwester, immer sind sie einen Schritt voraus oder komplett gelähmt von der Wirklichkeit. Ein Spiel mit der Realität, ein Einblick, der uns sehr berührt. Soul ist ein Film von Disney, der von einem sehr interessanten Jazzmusiker begleitet, musikalisch begleitet, dann auch eine Geschichte, die einem sehr nahe geht, darstellt, in den Disney-Kanälen zu finden, natürlich für Sie auch wieder mal demnächst im Kino. Kuh, ein neuer deutscher Film über eine Millionenunterschlagung, bringt uns eine fast unglaubliche Geschichte, die der Regisseur nach Original-Audioaufnahmen mit dem Täter in einem Film verwandelt hat. Langsam rollt er den Hergang ab, jedoch fehlt dem Film die Spannung. Wir sehen den gealterten Hauptakteur Jahre später und älter uns die Handlung wieder erzählen. Die Lotto-Szene der 70er und 80er ist perfekt inszeniert, für manchen pure Nostalgie ein Zeitbild. Love, Sarah, als vor der Eröffnung ihres Traumes eine eisern eigenen Bäckerei Sarah umkommt, nimmt ihre Tochter die Sache in die Hand und zusammen mit der reuigen und erfinderischen Großmutter, einer einstigen Zirkusbesitzerin und Trapezkünstlerin, und den Freunden aus Sarahs kulinarischer Patisserie-Vergangenheit in Paris, verwirklicht sie Sarahs Traum. Ein sehr, sehr nettes und amüsantes Stück. Schauen Sie mal rein. Der letzte Vermeer, The Last Vermeer, eine ganze Riege europäischer, ausgezeichneter Schauspieler, alle sprechen sie in diesem Film von Neulingsregisseur Dan Friedkin Englisch. Der Film handelt von einem genialen Betrug an Experten aller Art und letztlich mit großem Genuss des, der da sein Malerhandwerk einsetzt und wunderbare Vermeers entstehen lässt, an dem größten Kunsträuber Hermann Göring. Dass es von einem niederländischen, für selbstherrlich und eigentlich mittelmäßig gehaltenen Maler stammt, dieser große Schwindel, dem selbst die Experten auf den Leim gegangen sind, trifft die holländische Seele ins Herz. Und so haben sich alle verschworen, ihm nicht zu glauben. Der australisch-englische Schauspieler Guy Pearce ist mit viel Charme der Künstler Hans van Meegeren und ihm auf der Spur, ganz warum sich eigentlich diesen Überbau und ein Geheimnis, das bereits allbekannt ist, ausdenken? Ist ein jüdischer Soldat, ehemals im Untergrund, nun als vermeintlicher Vorkämpfer des Rechts gegen Kriegsverbrechen, auf der Spur des möglichen Hochverräters? Sicherlich ist Claes Bang ein schöner Mann, der sich zum zweiten Mal auf die Suche nach Kunstgeheimnissen begibt, also einen zweiten Film, in diesem Falle den Hauptdarsteller mimt. Aber die schönste Geschichte, die des Fälschers, wird durch die Handlung Bangs Tauziehen um Hans van Meegeren mit dem niederländischen Geheimdienstmann von August Diehl nach alter Tradition als dunkler Gestalt dargestellt, nur hinausgezögert. Die Grandezza des Fälschers hätte hier den besseren Zentralpunkt gegeben. Schöne filmische Stimmungsbilder und ein kleines bisschen Harry Lime, herrliche Räume und eine gute musikalische Begleitung der Handlung. Die schönen Frauen hätten größere Auftritte verdient. Vielleicht sehen wir sie bald wieder. Der Regisseur Dan Friedkin steht erst an seinem filmischen Anfang. Zorros Solo ist ein deutscher Film mit Flüchtlingsthema. Wie kommt ein 14-jähriger Afghanenjunge, der mit Mutter und Schwester auf der Flucht von dem Vater getrennt wurde, dazu, einem christlichen deutschen Knabenchor beizutreten? Alles, um den in Ungarn zurückgebliebenen Vater ganz solo zu retten. Ein Weg mit Hindernissen von der Chorleiterin bis zur für ihn immer wieder unverständlichen deutschen Kultur und einem guten Schuss Trauma. Zorro wird seinen Weg finden. Black Box ist ein Film im Genre des dramatischen Horrors, der jedoch mit einer sehr interessanten Theorie durch die unfassbare Ereignisse und die Vorstellungswelt des Helden, ein Überlebender eines schwersten Autounfalls, langsam mit Hilfe einer eigenwilligen und geheimnisvollen Wissenschaftlerin aufgedeckt werden, uns in ihren Bann zieht. Dieser Film mit einer gesamtfarbigen Gruppe ganz weniger Schauspieler als intelligentes Psychodrama gestaltet. Sehenswert. Werner Herzogs Nomad ist ein Film auf der Suche nach dem fast legendären walisischen Schriftsteller Bruce Chadwin, der in ferne Länder reiste, um Kulturen und ihre Philosophie zu ergründen. Vom Mythos eines Dinosauriers am Grunde eines patagonischen Sees oder der Dreamtime der australischen Ureinwohner, wo ihn Werner Herzog begegnete und letztlich kurz vor dessen frühem Tod sein Werk in Ghana mit Stammeshäuptlingen und einen Film verwandelte. Nun geht Herzogs Spurensuche nach Chadwin diesen gleichen Weg, um den Autor und den Mensch Bruce Chadwin auf dem Weg des Nomaden, der er war und Herzog selbst seelenverwandt ist, bis fast nach Griechenland zu folgen. Einer der schönsten Kostümfilme in letzter Zeit, außer Emma, die ich immer und immer wieder sehen könnte, ist The Personal History of David Copperfield. Die persönliche Geschichte von David Copperfield ist eine amüsante Neuerzählung der Geschichte des von Charles Dickens in seinem Roman von 1850 über den Werdegang des kleinen David Copperfield gemacht. Die Geschichte stammt von Armando Iannucci, der auch Regie führte und die viktorianische Zeit in Charles Dickens Roman besonders schön in den bunten Bauten und den düsteren Fabriken nachempfindet. Die Darsteller, allen voran Dev Patel und die jüngere Version seiner selbst mit einem ganz, ganz niedlichen Jungen besetzt, als Titelheld sind Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Rosalind Eleazar, Hugh Laurie und vor allem die unvergleichlich wunderbare Tilda Swinton als schräge Tante von Copperfield, Ben Whishaw als der finstere Uriah Heep und Paul Whitehouse. Ob der verträumte Wissenschaftler, der im Hause der Tante 1000 Zettel mit den Gedanken an König George verbringt, oder der einstige Ziehvater Davids, der inzwischen mit seiner immer noch armen Familie al fresco auf den Treppen irgendeines Gebäudes lebt, immer bringt David Copperfield diesen exzentrischen Existenzen seine Grundgüte entgegen. Sein Schicksal verbessert sich nicht nur durch Glücksfälle, sondern durch seine positive Einstellung zum Leben. Es